Zweites Buch. Zweites Kriegsjahr, 57 vor Christus. Die Unterwerfung der südlichen Belger, der Nevier, der Aduatuca und der Seestaaten. Erstens eckige Klammer zu, als ich mich, wie erwähnt, in Oberitalien aufhielt, drangen zu mir wiederholt Gerüchte, und ebenso erhielt ich von Labienus schriftliche Meldungen, dass alle Belger, sie bewohnen, wie angeführt wurde, den dritten Teil Galliens, sich gegen das römische Volk erhoben und gegenseitig Geiseln austauschten. Ihre Verschwörung habe folgende Gründe: Erstens fürchteten sie, dass das römische Heer nach der Unterwerfung ganz Galliens gegen sie marschieren werde. Dann würden sie von einigen Gallien aufgewiegelt. Es waren dies Männer, welche, wie sie ein weiteres Verbleiben des römischen Heeres in Gallien nicht wünschten, darüber empört waren, dass dieses überwinterte und sich in Gallien einnistete. Teilweise waren es Männer, welche sich bei ihrer großen Unbeständigkeit nach neuer Herrschaft sehnten. Dazu kamen noch solche, die dieses Ziel weniger erreichen konnten, solange unsere Herrschaft dauerte. In Gallien nämlich erstrebten allenthalben Mächtige und Reiche, welche die Mittel zum Anwerben von Leuten hatten, die Herrschaft. Zweitens eckige Klammer zu, aufgrund dieser Nachrichten und Meldungen hob ich in Oberitalien zwei neue Legionen aus und schickte sie unter Führung des Legaten Quintus Pedius zu Beginn der wärmeren Jahreszeit nach Gallien. Ich selbst erschien beim Heere, als das Grünfutter auf den Feldern in ausreichender Menge vorhanden war. Den Senonen und übrigen gallischen Nachbarn der Belger trug ich auf, alle Vorgänge bei ihnen auszukundschaften und mir zu melden. Diese berichteten übereinstimmend, dass Truppenmaßen ausgehoben würden und an einem Orte ein Heer aufgestellt werde. Da glaubte ich wirklich, nicht mehr zögern zu dürfen, gegen sie zu Felde zu ziehen. Ich sorgte für den Proviant, brach auf und erschien in ungefähr 15 Tagen an der belgischen Grenze. Drittens eckige Klammer zu, als ich dort unversehens und über Erwarten schnell eintraf, schickten die Remer, die belgischen Nachbarn Galliens, ihre Fürsten Eccius und Andeprogius als Gesandte zu mir mit folgender Erklärung: Sie lieferten sich und alle ihre Habe dem mächtigen Schutze des römischen Volkes aus. Sie hätten mit den übrigen Belgern keine gemeinsame Sache gemacht und sich auch nicht gegen unser Volk verschworen. Sie seien bereit, Geiseln zu stellen, meine Befehle auszuführen, mich in ihren Städten aufzunehmen und mit Getreide und auch sonst zu unterstützen. Alle übrigen Belger stünden unter Waffen. Die Germanen diesseits des Rheins hätten sich mit ihnen verbündet. So groß sei die Begeisterung all dieser, dass sie selbst nicht einmal diese Versionen, ihr Brudervolk, mit dem sie unter gleichem Gesetz und Recht ständen und gleiche Führung und Verwaltung hätten, davon hätten abhalten können, mit diesen auf Gedeih und Verderb zusammenzugehen. Viertens eckige Klammer zu, als ich sie fragte, welche Stämme es und wie groß sie seien, die unter Waffen ständen, und was sie im Kriege leisteten, stellte ich folgendes fest: Die meisten Belger stammten von den Germanen ab und seien vor grauer Zeit über den Rhein gekommen, hätten sich dort wegen der Fruchtbarkeit des Bodens festgesetzt, die ansässigen Gallier verjagt und, als zur Zeit unserer Väter ganz Gallien von den Kimbern und Teutonen heimgesucht wurde, als einzige dieser am Eindringen in ihr Land gehindert. Daher komme es, dass sie sich in der Erinnerung daran große Wichtigkeit und Erfahrung in militärischen Dingen beimessen. Bezüglich ihrer Zahl hätten sie alles festgestellt, erklärten die Römer. Da sie durch Nachbarschaft und Verwandtschaft verbunden seien, hätten sie erfahren, welche Truppenmengen ein jeder Stamm auf dem gemeinsamen Landtag der Belger für diesen Krieg zugesagt habe. Die erste Rolle spielten unter ihnen die Bellovaker aufgrund ihrer Tapferkeit, ihres Ansehens und ihrer Bevölkerungszahl. Diese könnten 100.000 Bewaffnete aufbringen. Davon hätten sie 60.000 Elitetruppen in Aussicht gestellt und verlangten für sich das Oberkommando im ganzen Kriege. Diese Versionen seien der Remer Nachbarn. Sie besäßen weit ausgedehnte, fruchtbarste Gebiete. Bei ihnen sei noch zu unserer Zeit Diviciacus König gewesen, der mächtigste Mann ganz Galliens, der nicht nur einen großen Teil dieser Gegend, sondern auch Britannien beherrscht habe. Jetzt sei Galba ihr König. Ihm werde wegen seiner Gerechtigkeit und Klugheit einstimmig die Gesamtführung im Kriege übertragen. Sie hätten 12 Städte und stellten 50.000 Mann in Aussicht. Ebenso viel sagten die Nervier zu, die unter ihnen als besonders wild gelten und an der äußersten Grenze wohnten. 15.000 Mann stellten die Atrebaten in Aussicht, 10.000 die Ambianer, 25.000 die Moriner, 7.000 die Menapier, 10.000 die Kaleten, die gleiche Zahl die Veliokasser und Viromandoer, 19.000 die Adulatoker. Die Kondruser, Ebronen, Keroser, Pamaner, mit einem Namen die Germanen, schätze man auf 40.000. Fünftens eckige Klammer zu ich ermunterte die Remer, sprach ihnen freundlich zu und ließ ihren ganzen Senat zu mir kommen und die Kinder der Fürsten mir als Geiseln stellen. Dies alles wurde von ihnen gewissenhaft auf den Tag ausgeführt. Dem Heduadivikiakus legte ich eindringlichst nahe, wie wichtig es für den Staat und die gemeinsame Rettung sei, dass die feindlichen Truppenmassen getrennt würden, damit man nicht auf einmal mit einer so großen Streitmacht zu kämpfen habe. Dies sei möglich, wenn die Heduer ihre Truppen ins Gebiet der Bellovaker führten und ihr Land zu verwüsten sich anschickten. Mit diesem Auftrage entließ ich ihn. So wie ich erfuhr, dass alle Truppen an einem Ort zusammengezogen seien, gegen mich marschierten und nicht mehr weit von meinen ausgeschickten Spähtrupps und den Remern entfernt seien, setzte ich schleunigst mein Heer über die Aisne im äußersten Westen des Gebietes der Remer und schlug dort ein Lager auf. Diese Lage sicherte mit ihren Flussufern die eine Seite des Lagers, schützte mich im Rücken gegen den Feind und hatte zur Folge, dass die Zufuhr von den Remern und den übrigen Stämmen ohne Gefahr zu mir gebracht werden konnte. Über den Fluss führte eine Brücke. Auf diese stellte ich eine Wache und ließ meinen Legaten Sabinus mit 6 Kohorten auf dem Flussufer zurück. Das Lager ließ ich mit einem 12 Fuß hohen Wall und einem 18 Fuß breiten Graben umgeben. Sechstens eckige Klammer zu die remische Stadt Bibrax war von diesem Lager 8 Meilen entfernt. Die Belger begannen, sie unmittelbar von ihrem Marsche aus mit großer Wucht zu berennen. Nur mit Mühe hielt man sich an diesem Tage. Die Gallier hauen die folgende gleiche Belagerungsmethode wie die Belger, so wie man die ganze Mauer auf allen Seiten mit Angreifern umstellt, dann Steine gegen sie zu schleudern begonnen hatte und die Mauer schließlich von Verteidigern entblößt war, näherte man sich ihr unter einem Schutzdach und brachte sie zum Einsturz. Dies geschah damals mit Leichtigkeit. Denn eine solch gewaltige Menschenmasse schleuderte Steine und Geschosse, dass keiner auf der Mauer stehen bleiben konnte. Als die Nacht die Bestürmung unterbrach, schickte der damalige Stadtkommandant Eccius, ein sehr angesehener und einflussreicher Mann, einer von denen, die als Gesandte zu mir gekommen waren, boten zu mir, wenn ihm nicht Entsatz geschickt v/Erde, könne er sich nicht länger halten. Siebtens eckige Klammer zu ich schickte dorthin um Mitternacht unter Führung der Männer, welche als Boten des Eccius gekommen waren, Numider, Kreta und Balearen den Städtern zu Hilfe. Infolge deren Ankunft gesellte sich bei den Remern zur Hoffnung, die Stadt zu verteidigen, der Wille zum Angriff. Die Feinde aber verließ aus dem gleichen Grunde die Hoffnung, sich der Stadt zu bemächtigen. Daher verweilten sie nur kurze Zeit vor ihr, verwüsteten die Felder der Remer, steckten alle zugänglichen Dörfer und Gebäude in Brand, rückten mit ihrer ganzen Truppenmacht gegen unser Lager vor und schlugen in einer Entfernung von kaum 2 Meilen ein Feldlager auf, welches, wie der Rauch der Lagerfeuer verriet, mehr als 8 Meilen breit war. Achtens eckige Klammer zu da beschloss ich, wegen der Übermacht der Feinde und aus Überschätzung ihrer Tapferkeit einem entscheidenden Kampf auszuweichen. Täglich aber erprobte ich in Reiterkämpfen die Leistungen der Feinde und den Mut unserer Leute. So wie ich sah, dass sie ihnen darin nicht mehr nachstanden, ließ ich in einem von Natur aus zum Aufmarsch sehr günstigen Gelände von 2 Seiten quer einen an die 400 Schritt langen Graben ziehen. Der sich nämlich nur ein wenig aus der Ebene erhebende Hügel, auf dem das Lager aufgeschlagen war, war auf der anderen Seite so breit, dass ein aufgestelltes Heer Platz hatte, und ging an beiden Seiten stark abschüssig und auf der Vorderseite wenig steil allmählich in die Ebene über. Ich ließ an den Graben in den Feldschanzen errichten und dort die Wurfgeschütze in Stellung bringen, damit nicht der Feind, weil er zahlenmäßig überlegen war, uns nach dem Aufmarsch während unseres Kampfes auf der Flanke umgehen konnte. Hierauf ließ ich die beiden erst kürzlich ausgehobenen Legionen im Lager zurück, um sie, falls Gefahr drohe, als Reserve einzusetzen. Die übrigen 6 stellte ich vor dem Lager zum Kampf auf. Ebenso führten die Feinde ihre Truppen aus ihrem Feldlager heraus und ordneten sie zum Kampfe. 9. Eckige Klammer zu: zwischen unserem und dem feindlichen Lager lag ein nicht großer Sumpf. Die Feinde warteten, dass wir diesen überschritten. Wir aber standen kampfbereit unter Waffen, um jene anzugreifen, wenn sie mit dem Überschreiten beginnen und dadurch behindert wären. Inzwischen wurde zwischen beiden Seiten ein Reiterkampf geliefert. Als keiner mit dem Überschreiten den Anfang machte, führte ich nach dem für mich erfolgreichen Reiterkampf mein Heer ins Lager zurück. Unverzüglich eilten die Feinde von dieser Stelle an den Fluss Aisne, der, wie erwähnt, hinter unserem Lager floss. Dort fanden sie Furten und versuchten, einen Teil ihrer Truppen hinüberzuführen in der Absicht, womöglich die Befestigungsanlage, die unter dem Kommando des Legaten Quintus Titurius stand, zu nehmen und die Brücke zu zerstören, wenn dies aber missglückte, die für uns zur Kriegführung wichtigen bremischen Felder zu verwüsten und uns von der Zufuhr abzuschneiden. 10. Eckige Klammer zu: von Titurius benachrichtigt, führte ich die gesamte Reiterei und die leicht bewaffneten Numidier, die Schleuderer und Bogenschützen über die Brücke und eilte gegen sie. Heiß entbrannte dort der Kampf. Wir griffen die behinderten Feinde im Flusse an und hieben eine große Anzahl von ihnen nieder. Die übrigen, die über deren Leichen tollkühn hinüberzukommen versuchten, schlugen wir mit einem Hagel von Geschossen zurück, schlössen die ersten, die hinübergekommen waren, mit der Reiterei ein und hieben sie nieder. Als die Feinde sich in ihrer Hoffnung, die Stadt zu erobern und den Fluss zu überschreiten, getäuscht sahen, als sie feststellten, dass wir nicht auf ungünstigeres Gelände zum Kampfe vorrückten und ihnen selbst der Proviant auszugehen begann, hielten sie es in einem Kriegsrat für das Beste, dass alle nach Hause zurückkehrten und dann von allen Seiten zum Schutze derer herbeieilten, in deren Gebiet wir zuerst einbrechen, um dann lieber auf eigenem als auf fremdem Boden zu kämpfen und die heimischen Vorräte zur Verfügung zu haben. Zu dieser Überzeugung brachte sie neben anderen Gründen auch der, dass sie erfahren hatten, die Vikiakus nähere sich mit seinen Helduern dem Gebiet der Bellovaker. Diese konnten nicht dazu bewogen werden, länger zu verweilen und so den eigenen Stammesgenossen keine Hilfe zu bringen. 11. Eckige Klammer zu: diesem Entschluss gemäß brachen die Feinde um die 2. Nachtwache mit großem Lärm und Krach aus dem Lager ohne bestimmte Ordnung und ohne Befehl auf, da jeder der Erste auf dem Wege sein wollte und nach Hause zu kommen sich beeilte. So kam es, dass ihr Aufbruch völlig einer Flucht glich. Als ich dies sofort durch Aufklärer erfuhr, fürchtete ich einen Hinterhalt, weil ich den Grund ihres Aufbruchs noch nicht durchschaut hatte, und hielt das Heer und die Reiterei im Lager. So wie ich bei Tagesanbruch die Tatsache durch Spätrupps bestätigt fand, schickte ich die gesamte Reiterei unter Führung der Legaten Quintus Pedius und Lucius Auruncolegius Cotta vor, welcher die Nachhut aufhalten sollte. Den Legaten Titus Labienus ließ ich mit 3 Legionen folgen. Diese griffen die Nachhut an, verfolgten sie viele Meilen weit und hieben einen großen Teil derselben auf der Flucht nieder. Bei der Nachhut nämlich, auf die man gestoßen war, stellte sich der Feind und parierte unseren Angriff, während die anderen, weil sie von der Gefahr entfernt zu sein schienen und durch keinen Zwang und Befehl zusammengehalten wurden, auf das Geschrei hin in ungeordnetem Durcheinander sich durch Flucht zu retten suchten. So hieben wir ohne jede Gefahr für uns so viele von ihnen nieder, als es am Tage noch möglich war. Mit Sonnenuntergang stellten wir die Verfolgung ein und zogen uns befehlsgemäß ins Lager zurück. 12. Eckige Klammer zu: tags darauf führte ich, noch bevor sich die Feinde vom Schrecken erholt und nach der Flucht gesammelt hatten, mein Heer in das Gebiet der Svesionen, der Nachbarn der Remer, und marschierte unverzüglich im Eilmarsch auf die Stadt Noviodunum zu. Weil ich hörte, dass sie ohne Verteidigung sei, versuchte ich sie unmittelbar vom Marsche aus zu bestürmen, konnte sie aber trotz Verteidigung durch nur wenige wegen der Breite des Grabens und der Höhe der Mauer nicht erobern. Ich schlug also ein befestigtes Lager auf und begann, die Schirmdächer heranzubringen und alle Vorbereitungen zur Bestürmung zu treffen. Inzwischen flüchtete sich in der nächsten Nacht die gesamte Menge der Svesionen in die Stadt. Als rasch die Schirmdächer herangefahren, ein Angriffsdamm aufgeworfen und Belagerungsstürme errichtet waren, waren sie durch die Größe der Belagerungsmaschinen, welche die Gallier vorher weder vom Hören noch Sehen kannten, und durch unsere Schnelligkeit bestürzt, schickten, um sich zu ergeben, Gesandte zu mir und erreichten auf Bitten der Römer, dass sie begnadigt wurden. 13. Ich nahm den Adel des Stammes und zwei Söhne des Königs Galba als Geiseln entgegen, ließ mir alle Waffen aus der Stadt aushändigen, nahm die Kapitulation der Svesionen an und führte das Heer in das Gebiet der Bellovaker. Als diese sich und alle ihre Habe in die Stadt Bratuspantium in Sicherheit brachten und ich von ihr ungefähr 5 Meilen entfernt war, gingen alle älteren Personen aus der Stadt heraus, streckten mir ihre Hände entgegen und gaben mir zu verstehen, dass sie sich mir unterwerfen und nicht gegen uns kämpfen wollten. Als ich die Stadt erreicht hatte und dort ein Lager aufschlug, baten in gleicher Weise die Kinder und Frauen von der Stadtmauer herab ihrer Sitte gemäß mit ausgebreiteten Händen uns um Frieden. 14. Für die Bellovaker verwandte sich die Vikiagus, der nach Abzug der Belger und Entlassung der Truppen der Heduer zu mir zurückgekehrt war, sie seien zu jeder Zeit treue Freunde der Heduer gewesen. Von ihren Häuptlingen aber verleitet, die behaupteten, die Heduer müssten seit ihrer Unterwerfung durch mich alle Arten unwürdiger Behandlung und jeden Schimpf ertragen, seien sie von den Heduern abgefallen und hätten unser Volk bekriegt. Die Ratgeber hätten sich, da sie einsehen, in welches Unglück sie ihren Stamm gestürzt hätten, nach Britannien geflüchtet. Nicht nur die Bellovaker, auch die Heduer beten für sie, ich solle mit meiner bekannten Milde und Güte mit ihnen verfahren. Wenn ich dies täte, würde ich das Ansehen der Heduer bei allen Belgern stärken, deren Angriff sie im Kriegsfalle aufgrund ihrer Hilfsmittel und Macht die Stirn zu bieten pflegten. 15. Ich erklärte, ich würde sie aus Rücksicht auf die Vikiagus und die Heduer in meinen Schutz nehmen und begnadigen, und verlangte, weil dieser Stamm unter den Belgern sehr einflussreich und volkreich war, 600 Geiseln. Nach deren Übergabe und Auslieferung aller Waffen marschierte ich von dort in das Gebiet der Ambianer, die sich samt ihrer Habe unverzüglich mir ergaben. Ihre Nachbarn waren die Navier. Als ich mich nach deren Art und Gebräuchen erkundigte, stellte ich Folgendes fest: Kaufleute hätten keinen Zugang zu ihnen. Sie ließen nicht zu, dass Wein und andere Waren, welche die Üppigkeit fördern, bei ihnen eingeführt würden, weil hierdurch, wie sie glaubten, die Männer verweichlichten und ihre Tapferkeit nachlasse. Sie seien unbändige, äußerst tapfere Menschen. Sie verhöhnten und beschuldigten die übrigen Belger, die sich den Römern unterworfen und Vaterland und Tapferkeit von sich geworfen hatten. Sie beteuerten, dass sie weder Gesandte schicken noch irgendeine Friedensbedingung annehmen würden. 16. Als ich während 3 Tagen durch ihr Land marschierte, erfuhr ich von Gefangenen, dass der Fluss Sambre von meinem Lager nur noch 10 Meilen entfernt war. Auf dem rechten Ufer hätten alle Navier Stellung bezogen und erwarteten dort mit ihren Nachbarn, den Atrebaten und Viromandern, beide nämlich hatten sie überredet, mit ihnen den Kampf zu wagen, unsere Ankunft. Es würden von ihnen noch die Truppen der Atuatuker erwartet, die unterwegs seien. Die Frauen und zum Kampf und Hocklichen hätten sie an einen Ort gebracht, zu dem ein Heer wegen der Sümpfe keinen Zugang habe. 17. Davon in Kenntnis gesetzt, schickte ich Aufklärer und Zenturionen voraus, die einen für ein Lager geeigneten Platz aussuchen sollten. Von den Belgern, die sich auf Gnade und Ungnade ergeben hatten, und den Galliern hatten sich einige meinem Zug angeschlossen. Als sie, wie man später von Gefangenen erfuhr, die Marschordnung unseres Heeres während dieser Tage beobachtet hatten, liefen sie zu den Nervieren über und klärten sie über Folgendes auf: Zwischen den einzelnen Legionen zögen große Trossabteilungen. Es bereite keinerlei Schwierigkeit, wenn die erste Legion an den Lagerplatz gekommen sei und die anderen noch ein ganzes Stück entfernt seien, diese obendrein durch ihr Gepäck behinderten anzugreifen. Seien diese erst einmal geschlagen und der Tross geplündert, dann werde es so weit sein, dass die übrigen keinen Widerstand mehr zu leisten wagten. Den Vorschlag derer, die es hinterbrachten, begünstigte Folgendes: Seit jeher hatten die Navier, die über keine beträchtliche Reiterei verfügten, sondern ihre Erfolge mit dem Fußvolk erzielten, um die Reiter ihrer Nachbarn bei Beutezügen leichter aufzuhalten, junge Bäume gefällt, ihre Zweige in die Breite verflochten. So Dornengestrüpp verhaue angelegt und auf diese Weise fertiggebracht, dass diese Verhaue wie eine Mauer ein Bollwerk darstellten, in das man nicht nur nicht eindringen, sondern durch das man nicht einmal blicken konnte. Da hier durch den Marsch unseres Heeres aufgehalten wurde, glaubten die Nervier, über diesen Vorschlag nicht hinweggehen zu dürfen. 18. Eckige Klammer zu: Die natürliche Beschaffenheit des Platzes, den wir für unser Lager ausgesucht hatten, war folgende: Eine von ihrem Gipfel gleichmäßig abfallende Erhebung zog sich bis zum Flusse Sambre hin. Auf der anderen Seite des Flusses, ihm gerade gegenüber, erhob sich ein Hügel von gleichem Gefälle, ungefähr 200 Schritt am Fuße unbewaldet, oberhalb bewaldet, so dass man nur schwer ins Innere Einblick hatte. In diesen Wäldern hielten sich die Feinde versteckt. Im offenen Gebiete längs des Flusses konnte man nur einzelne Reiterposten erblicken. Die Flusstiefe betrug ungefähr 3 Fuß. 19. Eckige Klammer zu: Ich schickte die Reiterei voraus und folgte mit allen Truppen. Aber die Marschordnung war anders, als die Belger den Nervien hinterbracht hatten. Denn weil ich in Feindnähe kam, führte ich meiner Gewohnheit gemäß 6 Legionen in Kampfbereitschaft. Hinter ihnen hatte ich den Tross des ganzen Heeres eingeschoben. Hierauf beschlossen die 2 kürzlich ausgehobenen Legionen als Schutz des Trosses den gesamten Heereszug. Unsere Reiter überschritten mit den Schleuderern und Bogenschützen den Fluss und eröffneten gegen die Reiter der Feinde den Kampf. Während diese sich immer wieder in die Wälder zu ihren Leuten zurückzogen und wieder vom Walde her uns angriffen, aber nicht wagten, den Zurückweichenden weiter nachzusetzen, als das offene Gelände sich erstreckte, steckten inzwischen die zuerst eingetroffenen 6 Legionen das zur Verschanzung bestimmte Gelände ab und begannen mit der Schanzarbeit für das Lager. So wie die Spitze des Trosses unseres Heeres von den im Walde versteckten Feinden gesichtet wurde, stürzten sie. Dieser Augenblick, den Kampf zu beginnen, war unter ihnen ausgemacht, so wie sie sich in den Wäldern in Schlachtordnungen und Kampfeinheiten aufgestellt und gegenseitig angefeuert hatten, mit ihrer gesamten Truppenmacht aus den Wäldern hervor und überrumpelten unsere Reiter. Diese wurden schnell geworfen und verjagt, und der Feind stürmte mit unglaublicher Schnelligkeit an den Fluss herab, so dass man ihn fast gleichzeitig am Waldrand, am Flusse und bereits im Handgemenge mit uns sah. Mit gleicher Schnelligkeit aber stürmten sie den Flügel zu unserem Lager und den mit der Schanzarbeit Beschäftigten hinauf. 20. Eckige Klammer zu: Ich hatte auf einmal alles zu tun, ich musste die Fahne, als Zeichen des Kampfbeginns, ausstecken lassen, die Soldaten von der Schanzarbeit abrufen, die, welche, um Schanzmaterial zu holen, sich etwas weiter entfernt hatten, heranholen, die Truppe in Schlachtordnung aufstellen, sie anfeuern, das Angriffssignal mit der Trompete blasen lassen. Einen großen Teil dieser Aufgaben machte die Kürze der Zeit und der Überfall der Feinde unmöglich. Bei diesen Schwierigkeiten war zweierlei von Nutzen: die Erfahrung und Übung der Soldaten, in früheren Schlachten erprobt, vermochten sie ebenso treffend sich selbst Befehle zu geben, als dass sie von anderen welche zu empfangen brauchten. Dann die Tatsache, dass ich den Unterfeldherren verboten hatte, von der Schanzarbeit und den einzelnen Legionen sich zu entfernen, bevor nicht die Befestigung des Lagers beendet war. Wegen der Nähe und Schnelligkeit der Feinde warteten diese nicht erst auf meinen Befehl, sondern ordneten von selbst an, was ihnen notwendig erschien. 21. Eckige Klammer zu: Nur die notwendigen Befehle gab ich, ritt, die Truppe anzufeuern, wohin mich gerade der Zufall führte, kam zur 10. Legion, hielt eine kurze Ansprache an meine Leute, sie sollten ihrer alten Tapferkeit eingedenk sein, sich nicht aus der Fassung bringen lassen und dem Angriff der Feinde tapfer begegnen, und gab, weil die Feinde schon auf Wurfweite heran waren, das Zeichen zum Kampfe. Als ich zum anderen Flügel ritt, um ebenfalls die Truppe zu ermutigen, begegnete ich bereits Kämpfenden. Es blieb so wenig Zeit übrig, und der Feind war so schlagfertig, dass nicht nur die Zeit zum Anlegen der Waffen fehlte, sondern sogar zum Aufsetzen der Helme und zum Abziehen der Hüllen von den Schilden. Wohin ein jeder zufällig von der Schanzarbeit kam, trat er bei dem von ihm zuerst erblickten Feldzeichen an, um nicht auf der Suche nach seiner Abteilung Zeit zum Kampfe zu verlieren. 22. Eckige Klammer zu: Das Heer wurde aufgestellt, mehr wie es die Geländebeschaffenheit und die Not der Stunde als die militärische Erfahrung und Ordnung geboten. Denn die Legionen waren nicht geschlossen, die einen leisteten hier, die anderen dort dem Feinde Widerstand. Durch die erwähnten dazwischenliegenden Dorngeichte war die Sicht behindert. Man konnte weder bestimmte Reserven einsetzen, noch voraussehen, was hier, was dort Not hat, noch konnten von einem allein alle Anordnungen getroffen werden. Daher blieben auch bei einer so ungünstigen Lage wechselnde Folgen nicht aus. 23. Eckige Klammer zu: Die Neuner und Zehner schleuderten, so wie sie auf dem linken Flügel in Stellung gegangen waren, ihre Speere und trieben die vom Lauf und von der Anstrengung atemlosen und von Wunden erschöpften Atrebaten, auf diesen nämlich waren sie gestoßen, schnell von der Höhe in den Fluss, setzten ihnen, als sie ihn zu überschreiten versuchten, nach und machten mit ihren Schwertern einen großen, kampfbehinderten Teil nieder. Sie selbst setzten ohne Zögern über den Fluss und, obwohl sie bergauf stürzten, warfen sie die erneut Widerstand leistenden Feinde in wiederaufgelebtem Kampf in die Flucht. In gleicher Weise warfen an einer anderen Stelle zwei getrennte Legionen, die 11. und die 8., die Viromande, auf die sie gestoßen waren, von oben herab und kämpften unmittelbar an den Flussufern. Da fast das ganze Lager in der Front und auf dem linken Flügel ungedeckt war, auf dem rechten Flügel hatte die 12. Legion und nicht weit von ihr die 7. Stellung bezogen, rückten alle Navier in dicht gedrängtem Zuge unter ihrem Oberbefehlshaber Boduognatus an diesen Platz. Ein Teil von ihnen begann, auf der offenen Flanke die Legionen zu umgehen, der andere, die Höhe, auf der das Lager stand, zu erreichen. 24. Eckige Klammer zu gleicher Zeit gerieten unsere Reiter und die bei ihnen befindlichen leichten Fußtruppen, die, wie erwähnt, beim ersten feindlichen Angriff geschlagen worden waren, auf ihrem Rückzug ins Lager den Feinden gerade in die Hände und flohen erneut in anderer Richtung. Als die Trossknechte, die vom Haupttor und vom Gipfel der Anhöhe aus uns den Fluss siegreich überschreiten sahen und, um zu plündern, ausgerückt waren, sich umblickten und die Feinde im römischen Lager sahen, stürzten sie sich Hals über Kopf in die Flucht. Zugleich erhob sich bei den Leuten, die mit dem Tross kamen, Lärm und Geschrei, und sie flohen voller Schrecken, die einen dahin, die anderen dorthin. Durch all diese Misserfolge bestürzt, verloren die Reiter der Treverer den Kopf. Sie standen unter den Galliern im Ruf von ganz besonderer Tapferkeit und waren, von ihrem Stamm zur Hilfe geschickt, zu mir gekommen. Als sie nun sahen, dass unser Lager von Feinden wimmelte, dass die Legionäre, hart bedrängt und fast eingeschlossen, festgehalten wurden, dass die Trossknechte, Reiter, Schleuderer und Numider in alle Himmelsrichtungen flohen, verzweifelten sie an unserer Sache und rückten schleunigst nach Hause. 25. Eckige Klammer zu: Nach meiner Ansprache an die 10. Legion ritt ich zum rechten Flügel. Ich sah dort meine Leute in schwerster Bedrängnis. Die Feldzeichen waren an einer Stelle zusammengetragen. Die 12er, dicht zusammengedrängt, behinderten sich selbst am Kampfe. Alle Zenturionen der 4. Kohorte waren gefallen, der Adlerträger niedergehauen, das Feldzeichen verloren, fast alle Zenturionen der übrigen Kohorten entweder verwundet oder gefallen, unter ihnen Sextius Baculus, der rangälteste, ein sehr tapferer Mann, durch viele Wunden. So erschöpft, dass er sich schon nicht mehr aufrecht halten konnte. Ich sah, dass die übrigen in der Disziplin nachließen und einige von der Nachhut sich aus dem Staube machten und außer Schussweite sich begaben, dass die Feinde in der Front von unten vorzurücken nicht aufhörten und auf beiden Flanken vordrangen, dass die Lage verzweifelt stand und dass es keine Reserven mehr gab, die ich hatte einsetzen können. Da entriss ich einem Manne der Nachhut den Schild, ich selbst war ohne einen gekommen, stürmte in die erste Reihe vor, sprach die Hauptleute bei ihren Namen an, ermutigte die übrigen und gab den Befehl, anzugreifen und die einzelnen Manipel aufzulockern, damit man leichter mit dem Schwerte kämpfen konnte. Mein Erscheinen weckte bei den Soldaten frische Hoffnung und erneuerte ihren Mut, da ein jeder für seine Person vor den Augen des Feldherrn selbst in der größten Gefahr sich tüchtig erweisen wollte. So wurde der Ansturm der Feinde ein wenig aufgehalten. 26. Eckige Klammer zu, als ich sah, dass die daneben stehende 7. Legion ebenso vom Feinde bedrängt wurde, befahl ich den Militärtribunen, die Legionen sollten sich nach und nach zusammenschließen, zum Teil Front machen und den Feind angreifen. Da sie hierdurch sich gegenseitig Hilfe brachten und nicht mehr fürchteten, im Rücken vom Feinde umgangen zu werden, begannen sie, kühner Widerstand zu leisten und tapferer zu kämpfen. Inzwischen konnte man die Soldaten der 2 Legionen, welche bei der Nachhut den Tross gedeckt hatten, auf die Meldung von der Schlacht im Laufschritt auf dem Rücken des Hügels erblicken. Labienus, der sich des feindlichen Lagers bemächtigt und von oben die Vorgänge in unserem Lager beobachtet hatte, schickte die 10. Legion zu Hilfe. Als diese aus der Flucht der Reiter und Trossknechte schloss, wie die Lage stand und in wie großer Gefahr Lager, Legionen und Feldherr schwebten, tat sie ihr Möglichstes an Schnelligkeit. 27. Eckige Klammer zu, dank ihrem Erscheinen trat ein solcher Umschwung ein, dass unsere Männer, sogar die, welche von Wunden erschöpft am Boden lagen, sich auf die Schilde stützend von neuem kämpften, die Trossknechte, so wie sie die Feinde in großer Bestürzung sahen, sogar unbewaffnet den Bewaffneten sich entgegenstellten, die Reiter vollends, um die Schmach der Flucht durch Tapferkeit zu tilgen, an allen Orten des Kampfplatzes vor den Legionssoldaten sich hervortaten. Aber die Feinde bewiesen, selbst als sie nur noch einen Funken Hoffnung auf Rettung hatten, eine solche Tapferkeit, dass, wenn die ersten von ihnen gefallen waren, die nächsten sich auf die Daliegenden stellten und von ihren Leichnamen herabkämpften und, als auch sie gefallen waren und die Leichenbäcke sich türmten, die Überlebenden wie von einem Hügel herab ihre Geschosse auf uns schleuderten. Unsere Spieße auffingen und sie zurückschleuderten. Man muss mit vollem Recht anerkennen, dass diese hervorragend tapferen Menschen es unternommen hatten, den sehr breiten Strom zu durchschreiten, seine sehr steilen Ufer zu erklimmen und auf ungünstigstes Gelände vorzustoßen. Ihre Heldenhaftigkeit hatte so Schwierigstes zu etwas Leichtem gemacht. 28. Eckige Klammer zu, als diese Schlacht geschlagen und der nervische Stamm und Name fast völlig ausgelöscht war, schickten die Eltern, die nach unserem Bericht mit Kindern und Frauen in die Lagunen und Sümpfe geschafft worden waren, auf die Kunde von dieser Niederlage mit Zustimmung aller überlebenden Gesandte zu mir, überzeugt, dass für die Sieger nichts unmöglich, für die Besiegten aber nichts mehr sicher sei. Sie ergaben sich mir und berichteten bei der Erwähnung des Unglückes ihres Stammes, dass ihnen von 600 Senatoren nur 3 und von 60.000 Mann kaum 500 Waffenfähige zurückgebracht worden seien. Um zu zeigen, dass ich gegen Unglückliche und Hilfeflehende mitleidig verfahre, schonte ich sie sorgfältig, ließ sie ihr Land und ihre Städte behalten und befahl den Nachbarn, sich jeder Feindseligkeit und Gewalttat zu enthalten. 29. Eckige Klammer zu, als die erwähnten Atmatuker mit ihrer gesamten Heeresmacht den Nervieren zur Hilfe eilten, kehrten sie auf die Kunde von dieser Schlacht um und zogen nach Hause, verließen alle Städte und festen Plätze und brachten all ihr Hab und Gut in eine einzige von Natur ausgeschützte Stadt. Während sie rings auf allen Seiten steile, abschüssige Felsabhänge hat, bleibt an einer Stelle ein sanft ansteigender Zugang von höchstens 200 Fuß Breite. Diese Lücke hatten sie durch eine doppelte, sehr hohe Mauer gesichert. Dann legten sie auf ihr gewaltige Steine und vorn zugespitzte Palisaden bereit. Sie selbst waren Abkömmlinge der Kimbern und Teutonen. Als diese ihren Zug in die römische Provinz und nach Gallien machten, hatten sie den Tross, den sie nicht mitnehmen konnten, links des Rheins in Sicherheit gebracht und 6000 Mann zu seinem Schutz und seiner Bewachung zurückgelassen. Nach deren Untergang wurden die Adriatuker von ihren Nachbarn jahrelang bald in Angriffs-, bald in Verteidigungskämpfen schwer bedrängt, hatten aber im Einvernehmen mit allen ihren Nachbarn Frieden geschlossen und sich diesen Raum als Wohnsitz gewählt. 30. Eckige Klammer zu. Zunächst machten sie nach dem Einrücken unseres Heeres wiederholte Ausfälle aus der Stadt und kämpften in kleinen Scharmützelten. Als sie später durch einen 12 Fuß hohen und im Umkreise 15 Meilen langen, mit zahlreichen Schanzwerken gesicherten Wall eingeschlossen waren, hielten sie sich in der Stadt. Als aber die Belagerungsmaschinen herangetrieben waren, ein Belagerungsdamm errichtet war und sie in der Ferne einen Belagerungssturm sich erheben sahen, da spotteten sie zunächst von der Mauer herab und machten sich lustig, dass eine so gewaltige Maschine in so großer Entfernung aufgebaut werde, mit welchen Händen oder mit welchen Kräften trauten sich solche kleine Menschen zu, einen so gewaltigen Turm auf die Mauer setzen zu können. Meist nämlich wurde von den Galliern die Kleinheit der Römer im Verhältnis zur eigenen Körperlänge verspottet. 31. Eckige Klammer zu. Als sie aber sahen, dass er fortbewegt werde und sich den Mauern nähere, waren sie durch die ungewöhnliche neue Erscheinung überwältigt und schickten Gesandte zu mir, um Frieden zu erbitten. Diese äußerten sich folgendermaßen: Sie glaubten nicht, dass wir ohne göttliche Hilfe Krieg führten, da wir solch gewaltige Maschinen mit solch großer Schnelligkeit fortbewegen könnten, und erklärten, dass sie sich uns mit all ihrer Habe ergeben. Um eins beten sie inständig, wenn ich vielleicht gemäß meiner Güte und Milde, von der sie selbst durch andere hörten, beschlossen hätte, die Atuatuka zu begnadigen, dann solle ich sie nicht entwaffnen. Alle ihre Nachbarn seien ihnen feindlich gesinnt und hassten sie wegen ihrer Tapferkeit. Hätten sie die Waffen ausgeliefert, könnten sie sich nicht gegen sie schützen. Falls es mit ihnen so weit käme, sei es für sie besser, jedes Schicksal vom römischen Volke zu erleiden, als auf martervolle Weise von denen hingemordet zu werden, über die zu gebieten sie gewohnt seien. 32. Eckige Klammer zu. Hierauf erwiderte ich: Ich würde den Stamm mehr meiner Gewohnheit gemäß, als mit Rücksicht darauf, was sie uns angetan hätten, verschonen, falls sie sich mir ergeben, bevor ich den Mauerbrecher an die Mauer gesetzt hätte. Aber die Ergebung komme nur unter der Bedingung in Frage, dass sie die Waffen auslieferten. Ich würde jedoch das, was ich bei den Nervieren getan hätte, auch tun, nämlich den Nachbarn befehlen, keine Gewalttat gegen sie anzuwenden, die sich uns auf Gnade und Ungnade ergeben hätten. Als dies ihren Stammesgenossen gemeldet war, erklärten sie, sie wollten sich meinem Befehl unterwerfen. Sie warfen eine große Menge Waffen von der Mauer herab in den vor der Stadt befindlichen Graben, so dass die Waffen da gefasst den Mauerrand und die Höhe des Belagerungsdammes erreichten, versteckten dennoch ungefähr ein Drittel, wie später festgestellt wurde, und behielten es in der Stadt zurück, öffneten die Tore und verhielten sich an diesem Tage friedlich. 33. Eckige Klammer zu. Gegen Abend ließ ich die Tore schließen und die Soldaten die Stadt verlassen, damit nicht etwa die Bewohner von ihnen nachts behelligt würden. Jene hatten vorher, wie man später feststellte, einen Kriegsrat abgehalten. Da sie glaubten, wir würden nach der erfolgten Übergabe die Posten zurückziehen oder wenigstens mit geringerer Sorgfalt besetzt halten, machten sie mit den teils zurückgehaltenen und verborgenen Waffen, teils mit aus Baumrinde oder Rutengeflecht hergestellten und in aller Eile, wie es die kurze zur Verfügung stehende Zeit gebot, mit Fellen überzogenen Schilden um die dritte Nachtwache mit all ihren Truppen plötzlich einen Ausfall aus der Stadt an der Stelle, wo der Anstieg zu unseren Befestigungswerken am wenigsten steil erschien. Schnell waren gemäß dem von mir vorher erteilten Befehle Feuerzeichen gegeben worden und war man aus den nächsten Schanzen an die Ausfallstelle gerückt. Es wurde vom Feinde so tapfer gekämpft, wie von mutigen Männern in höchster Verzweiflung an ungünstigem Platz gegen Gegner, die vom Wall und von den Türmen ihre Geschosse schleuderten, gekämpft werden musste. Beruhte doch ihre ganze Hoffnung allein auf ihrer Tapferkeit. Als ungefähr 4000 Mann niedergehauen waren, wurden die übrigen in die Stadt zurückgeworfen. Tags darauf wurden die von niemand mehr verteidigten Tore aufgebrochen und unsere Soldaten hineingelassen. Die gesamte Beutemasse dieser Stadt verkaufte ich. Von den Käufern wurde mir in der Berechnung 53.000 als Kopfzahl angegeben. 34. Eckige Klammer zu. Gleichzeitig wurde mir von Publius Crassus, den ich mit einer Legion in das Gebiet der Veneter, Veneller, Osismer, Curiosuliten, Esovier, Aulerker und Redonen, am Meer wohnende Küstenstämme, geschickt hatte, gemeldet, dass dort alle Stämme von uns unterjocht seien. 35. Eckige Klammer zu. Als nach diesen Ereignissen ganz Gallien unterworfen war, machte dieser Krieg auf die Barbaren einen so tiefen Eindruck, dass die rechtsrheinischen Staaten Gesandte zu mir schickten und mir die Stellung von Geiseln und Unterwerfung unter meine Befehle zusicherten. Da ich mich schnell nach Italien und Illyrien begeben wollte, befahl ich diesen Gesandtschaften, zu Beginn des nächsten Sommers bei mir sich wieder einzustellen. Als die Legionen in das Gebiet der Carnuten, Anden, Turonen und der in der Nähe des Kriegsschauplatzes wohnenden Stämme in die Winterquartiere geführt waren, begab ich mich nach Italien. Wegen meiner Taten wurde aufgrund der Berichte ein 15-tägiges Dankfest beschlossen, eine Ehrung, die bisher niemand zuteil geworden war. Ende des zweiten Buches.